dem kann hinzugefügt werden, eben dem Handel einen Sinn zu verleihen. Das ist die Uraufgabe von soziologischer Forschung, soziales Handeln verstehend erklärbar machen, wie Max Weber das sagte. Das heißt also, es geht nicht nur darum, Details zu sammeln, was zweifelsohne wichtig ist, aber in diesen, du hast das genannt, parlamentarischen Quellen, in den journalistischen, auch zivilgesellschaftlichen Initiativen, im Rahmen des Prozesses und der vielen Untersuchungsausschüsse beispielsweise und auch in den journalistischen Publikationen sind viele Details bekannt geworden, sind viele auch Fragen geworfen worden, die zum Teil dann nicht wieder aufgeklärt wurden in der öffentlichen Debatte. Aber was mir gefehlt hat, war ein Draufblick auf das Ganze. Was bedeutet das eigentlich, wenn wir von Rassismus, von Terrorismus, von Rechtsterrorismus sprechen? Was bedeuten alle diese Detailinformationen vom Leben im Untergrund bis zu den einzelnen Taten eigentlich für ein Gesamtbild, für ein soziologisches Verstehen, das eben auch danach fragt, welche Rationalitäten eigentlich diese Täter, die Handelnden, die Rechtsterroristen angeleitet hat. Wir haben also auf der einen Seite das Sammeln der empirischen Daten und auf der anderen Seite das Erkenntnisinteresse, tatsächlich auch einen gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang zu verstehen. Was für Erklärungsansätze siehst du denn, um die Taten des NSU zu verstehen und eben auch in ihrer gesellschaftlichen Dimension zu verstehen? Also ich glaube, dazu müssen wir zunächst Sortierungen vornehmen, begriffliche Sortierungen und auch Einordnungen. Einordnungen und in Verhältnis setzen. Wir müssen das Ganze ins Verhältnis setzen, eben diese Ebenen der zum Beispiel der gesellschaftlichen Reichweite, also des Rassismus, des Versagens ja nicht nur der Behörden, sondern auch der Zivilgesellschaft, der demokratischen Zivilgesellschaft, die diese Taten und ihre Implikationen ja ebenso wenig wahrgenommen hat. Das müssen wir aber darüber hinausgehen. Es kann in meiner Wahrnehmung nicht reichen zu sagen, der Staat hat versagt oder gar der Verfassungsschutz war schuld oder ja, das sind ja eh alles Rassisten. Das ist in meiner Wahrnehmung genauso ein Fehlschluss oder ein zu kurz greifen, wie wenn beispielsweise auf Einzeltäterthesen zurückgegriffen wird. Also diese beiden Pole sozusagen zwischen einer Pathologisierung von Gesellschaft und von einer Pathologisierung von Individuen, die gewaltsam handeln, greift zu kurz. Man braucht in meiner Wahrnehmung, und das ist mein Ansatz in der Studie, ein Drei-Ebenen-Modell. Das heißt, wir müssen sowohl die gesellschaftliche, die makrosoziologische Ebene berücksichtigen, als auch die individuelle, aber vor allem eben auch das, was dazwischen liegt, nämlich die Ebene des mesosoziologischen, also die Ebene von Gruppenrationalitäten, von Gruppenkulturen, der rechtsextremen Bewegung und oder auch der rechtsextremen Subkultur. Wie haben sich diese Leute eigentlich die Welt erschlossen und aus welchem Grund? Denn das sind ja die Ausgangspunkte und die Motivation, weshalb sie so gehandelt haben, wie sie tragischerweise gehandelt haben. Na, das ist eine interessante Frage, wenn man sich zum Beispiel ansieht oder welche Thesen man erstmal verfolgt. Es gibt ja die These, die zum Beispiel die Staatsanwaltschaft verfolgt im NSU-Prozess, dass es da den NSU gibt oder gab und der besteht oder vor allem bestand aus einem Kerntrio und es gibt eben dann eher antifaschistische Gruppen, Hinterbliebene, die sagen, naja, das ist ein größeres Netzwerk gewesen, inklusive Verbindungen zum Verfassungsschutz und so weiter und so fort. Du hast die Gruppenrationalitäten angesprochen. Kannst du das vielleicht noch näher beschreiben? Also wie würdest du davon ausgehen, dann so eine Gruppenrationalität des NSU beschreiben? Die Gruppenrationalität des NSU war im Grunde eine relativ perfide und eine relativ subtile, wenn man sich das, also wenn man sich anschaut, was sie selber gesagt und geschrieben haben, verbirgt sich da gar nicht so sehr dahinter viel, was sich auch von heutigen Diskursen leider abhebt. Ja, sie waren also der festen Überzeugung, das deutsche Volk, das haben sie so gesagt und geschrieben, sei bedroht durch minderwertige Ausländer, Ausländerinnen, Menschen aus Einwandererfamilien und in einer, man könnte mit Hannah Arendt sehr schön sagen, eigentlich extremistischen Folgerichtigkeit, müssten die dann eben vernichtet und vertrieben werden. Und alles andere ist dann im Grunde nur noch eine Frage der Taktik. Und dann kommen wieder die anderen Ebenen hinein. Das heißt, wenn ich eine ideologisch derart absolute Position habe und menschenverachtende Position habe, dann ist eine Frage wie setze ich meine Ziele, meine politischen Ziele auch tatsächlich um? Und dann kommen Rahmenbedingungen ins Spiel. Zum Beispiel, welche Möglichkeiten habe ich, mich gesellschaftlich und politisch zu artikulieren, mich einzubringen? In welcher Position befinde ich mich selber? Und dann kommen Gruppenprozesse hinzu, wie wir sie in den 1990er Jahren beim NSU sehr gut nachzeichnen können, etwa auch interne Differenzierungsprozesse innerhalb der rechtsextremen Bewegung, also die Ablehnung zum Beispiel von denen, die nur Spaß haben wollen, der sogenannten Spaßfraktion, die deren ganze Lebensinhalt aus Alkohol, Gewalt und Rechtsrock besteht, hin zu einer Elitarisierung, die dazu geführt hat, dass sich auch innerhalb dieser Gruppen, innerhalb dieser Meso-Ebene, also eine Abgrenzung, eine Differenzierung ausgeprägt hat, die zur Radikalisierung geführt hat. Aber eben auch die Auseinandersetzung mit zum Beispiel dem Staat und der Polizei, also sämtliches Handeln wurde als Unrecht gedeutet. Man hat sich in den Untergrund getrieben gefühlt und insofern eingedenk der ideologischen Prämissen und der politischen Ziele keine andere Alternative mehr gesehen, als dementsprechend auch zu handeln. Das ist jetzt alles ein bisschen kurz gesagt, aber das sind so die unterschiedlichen Ebenen, die man eben rekonstruieren muss in den jeweiligen Phasen oder die ich rekonstruiert habe in den jeweiligen Phasen, die zu dem geführt haben oder beigetragen haben, was passiert ist. Das Kurzgesagte kann man ausführlich nachlesen. Seit letzter Woche Rassismus, Radikalisierung, Rechtsterrorismus, weiß die Studie von Matthias Quent, die vor einer Woche ungefähr erschienen ist. In dieser Studie untersuchst du auch das, was du eben gerade schon angetastet hast, die Voraussetzungen des Rechtsterrorismus. Ausgehend von den Untersuchungen, deinen Forschungen zum NSU, kann man sagen, dass es so einen spezifischen Typen, ein spezifisches Subjekt des Rechtsterrorismus gibt? Ja und nein. Wenn wir uns die individuelle Ebene betrachten. Nein, insofern, dass es nicht den einen Radikalisierungspfad gibt, wenn man sich das engere Umfeld der späteren Rechtsterroristen in der Phase der politischen Radikalisierung in den 1990er Jahren anschaut. Also die Entwicklung insbesondere von Uwe Mundlos hebt sich deutlich ab. Der war also ganz eindeutig erst ein ideologisierter Rechtsextremer, bevor er straf- und gewalttätig wurde. Bei den anderen aus seinem engeren Umfeld war es genau andersherum. Die waren erst kleinkriminell, deviant, gewalttätig und haben sich dann oder wurden dann politisch radikalisiert und haben ihr Verhalten, auch ihre Gewaltaffinität zum Teil politisch damit gerechtfertigt und in einem höheren Sinn eingeordnet und sich selber auch eine höhere Bedeutung gegeben, als sie tatsächlich hatten. Da gibt es übrigens große Gemeinsamkeiten auch zu islamisch motivierten Terroristen und Terroristinnen. Es gibt nicht den einen Radikalisierungspfad, aber wenn man sich diesen engeren Kreis anschaut, dann ist es so, dass der Mundlos als Intellektueller vorher radikalisierter im Grunde ein Ausreißer ist. Nun gibt es in deiner Studie viel Bemerkenswertes, zum Beispiel auch die Feststellung, dass das Besondere am NSU nicht ist oder gewesen ist, dass da rechtsradikale Migranten ermorden oder ermordet haben. Das Besondere ist eher, dass das so lange unentdeckt geschehen ist. Wenn man sich da nun das anschaut, heißt es ja auch, dass ich mich nicht nur beschäftige mit der Radikalisierung der Täter oder mit Gruppenrationalität, sondern eben auch mit den Institutionen, die normalerweise in der Vorstellung Morde aufklären oder verhindern sollen. Das haben Sie 6 Jahre lang nicht getan. Wie ist das aus einer soziologischen Perspektive zu verstehen? Das waren ja insgesamt fast 11 Jahre in der Klandestinität, wenn man also die erste Bombe, die der NSU im Dezember 2000 gelegt oder installiert hat, hinzurechnet. Ich will mich jetzt nicht über die Rolle über Spekulationen, über die Rolle des Verfassungsschutzes insbesondere verlieren, wobei es mir relativ klar zu sein scheint, dass insbesondere das Bundesamt auch nach dem Untertauchen der NSU-Gruppe über den V-Mann Marschner, was ja jetzt das in den letzten Wochen publik geworden ist, sehr nah dran war an der klandestinen Gewaltgruppe. Das aufzuklären ist aber eben zuvorderst Aufgabe von Parlamentariern, Parlamentarierinnen, von der Zivilgesellschaft und von Medien. Die soziologische Perspektive oder Aufklärung versucht ein Gesamtbild zu zeichnen. Da spielt natürlich auch der Rassismus in der Ermittlungsarbeit der Polizei eine Rolle. Aber zuvorderst spielt eine Rolle, der Adorno hat mal geschrieben, man findet nur das, was man auch sucht. Und es wurde schlicht und einfach nicht nach Rechtsextremen als Täter, nach rechtem Terrorismus gesucht. Und das hängt zusammen mit einem etwas dichotomisierendem Bild von Terrorismus, das es in Deutschland oder in vielen westlichen Gesellschaften gibt, nämlich dass Terrorismus zu bezeichnen ist oder dass Terrorismus ein Krieg, ein Kampf gegen den Staat ist oder gegen die Mehrheit der Gesellschaft. Das ist im Rechtsterrorismus ist das nicht so. Der Rechtsterrorismus wendet sich selten und oft erst in zweiter Instanz gegen den Staat oder seine Repräsentanten und Repräsentantinnen. In erster Linie ist es ein Kampf gegen Minderheitengruppen, gegen schwache soziale Gruppen, die ohnehin von einem Teil und von einem, in Deutschland wissen wir aus empirischen Studien, gar keinem geringen Teil der Bevölkerung ebenfalls abgewertet werden. Also rassistische Diskriminierung, rassistische Einstellungen sind ja leider eben nicht nur in einem terroristischen Milieu relevant. Das heißt, man hat nicht nach rechtsextremen Tätern gesucht. Ich führe da den Begriff des vigilantistischen Terrorismus ein, also eine Form von systemerhaltender Selbstjustiz. Die Rechtsextremen, der NSU hat das ja auch selber so gesagt, die haben nie geschrieben, sie wollen den Staat umstürzen. Nee, sie wollten das deutsche Volk beschützen, die deutsche Nation verteidigen. Und insofern ist das kein Angriff auf den Staat. Deswegen haben die Staatsbehörden das auch nicht als solchen gedeutet und nicht nach denen gesucht. Und das ist ein Defizit in der sozialwissenschaftlichen Analyse über die unterschiedlichen Formen von Terrorismus in der Geschichte und heute. Schauen wir vielleicht nochmal auf die Funktion des NSU, gerade in so einem gesellschaftlichen Zusammenhang. Du schreibst, dass der NSU sich einordnen lässt zwischen einem Terrorismus von oben und einem Terrorismus von unten. Da stellt sich die Frage, was genau meint das, was bedeutet das? Also wie würdest du diesen Zusammenhang gerade mit Blick auf die Funktion des NSU beschreiben? Das ist eben die Ambivalenz, die ich eben mit dem Begriff des vigilantistischen Terrorismus oder des Vigilantismus versucht habe zu fassen. Er richtet sich eben nicht wie der sozialrevolutionäre Terrorismus, beispielsweise der RAF, gegen den Staat oder gegen machtstarke Entitäten in der Gesellschaft, also Wirtschaftsvertreter oder ähnliches. Er ist aber auch kein Staatsterror im historischen Sinne. Das bedeutet, dass die Staatsregierung oder der Staat, Staatsbehörden Terror gegen die eigene Bevölkerung ausüben. Nein, er agiert in einer Zwischenrolle. Er richtet sich gegen diskriminierte Teile in der Bevölkerung, gegen diskriminierte Gruppen in der Bevölkerung und marginalisierte Gruppen, die, das zeigt auch der NSU sehr deutlich, nicht ernst genommen wurden. Also die migrantische Zivilgesellschaft hat 2006 bereits Teile der migrantischen Zivilgesellschaft Demonstrationen durchgeführt und die Behörden aufgefordert, doch stärker nach rechts zu schauen. Das wurde nicht ernst genommen. Diese Ambivalenz, diese Zwischenrolle, es ist kein Terrorismus gegen den Staat, aber es ist dennoch eine Form von Terrorismus, eben weil sie das Gewaltmonopol des Staates in Frage stellt und weil es darum geht, Angst und Schrecken zu verbreiten, aber nicht bei machtstarken Entitäten in der Gesellschaft, sondern im Gegenteil bei schwachen. Und da finden wir das alte Bild der autoritären Persönlichkeit wieder, die sich also in diesem Rechtsterrorismus auch ausdrückt.